Und im Kompressor schalten wir jetzt live nach Cannes zu den Filmfestspielen. Da sind gestern die Money Monster Stars aufgeschlagen. Money Monster ist der neue Film von Jodie Foster, läuft außer Konkurrenz. Julia Roberts und George Clooney in den Hauptrollen. Und George Clooney hat die Pressekonferenz gestern in ein kleines Politbüro verwandelt und sich zu Donald Trump geäußert. Einen Präsidenten Donald Trump, den wird es laut George Clooney nie geben. There's not going to be a President Donald Trump. That's not going to happen. It's not going to happen because we're not going to be used. Fear is not what drives our country. We're not going to be scared of Muslims or immigrants or, you know, women. We're not actually afraid of anything. Ja, die Angst, die Trump verbreitet, ob vor Frauen oder Einwanderern, sei nichts, was das Land voranbringen würde, meint George Clooney, den Anke Lewicke live erleben durfte in Cannes. Hallo Anke. Hallo, hallo. Ja, ich war auf der Pressekonferenz und habe mir das alles angeschaut. George Clooney. Ja, klar, das lasse ich mir doch da nicht entgehen. Passiert es denn häufiger, dass Stars wie George Clooney so eindeutig politische Stellung beziehen in Cannes? Ja, auf alle Fälle. Also Clooney ist ja ohnehin so ein schöner Freigeist und er hat die Demokraten schon immer unterstützt. Also bereits Obama vor 8 Jahren während seines Wahlkampfes und neben Matt Damon und Steven Soderbergh gehört er ja auch zur Öko-Fraktion in Hollywood. Und mit seinem politischen Statements steht er eigentlich auch in einer schönen Tradition. Also schon in den 50er Jahren haben ja Hollywood-Stars wie Humphrey Bogart oder Norman Bacall ihre Kollegen unterstützt, die der Kommunistenhatz von McCarthy zum Opfer fielen. Und auch die Anti-Vietnam-Bewegung kam ja mit von Hollywood aus. Ja, und bei Clooney munkelt man ja selbst, dass er auch in die Politik vielleicht gehen möchte. Und wir erinnern uns, während der Berlinale, da gab es doch dann auch dieses Foto George Clooney und Angela Merkel. Das wäre was. Also würde ich dem Trump, glaube ich, knapp vorziehen. Wie politisch ist denn nun der neue Film mit George Clooney? Naja, es ist ja so, das US-amerikanische Kino schaut sich ja gerade vermehrt an der Wall Street um. Wir müssen uns da nur an den Überraschungshit The Big Short erinnern, der uns so das Einmaleins der Börsenwelt näher gebracht hat. Und Money Monster ist der Titel einer TV-Show, in der George Clooney Finanztipps mit Tanzeinlage gibt. Und Julia Roberts ist die Regisseurin hinter den Kulissen. Naja, und manche dieser Finanztipps funktionieren eben dann doch nicht so und jemand hat sein Geld verloren und der kommt dann eben mit einer Knarre live in die Sendung, auch mit so einem Sprengstoffgürtel. Und das Ganze ist natürlich ein schönes Szenario, aber leider fehlt im Film dann so ein bisschen der Zynismus und der Sarkasmus, der ja eigentlich in dieser Börsenwelt herrscht, den wir aus den anderen Filmen auch kennen. Also der Film pendelt so ein bisschen zwischen Systemkritik, Zahlenspielerei und Menschelei so ein bisschen hin und her. Harmlos und ein bisschen unbefriedigend auch. Klingt doch ein wenig konstruiert, muss ich sagen. Können denn die Stars, George Clooney und Julia Roberts, diese, naja, ein bisschen krude Story retten? Ja, ich habe ja schon von George Clooney geredet, dass er so kleine Tanzeinlagen hat. Leider muss ich zugeben, er ist nicht so der Eintänzer, hat eher was von so einem Tanzbären, so ein bisschen tapsig. Und ich finde, das habe ich überhaupt in letzter Zeit schon beobachtet bei George Clooney, dass er immer so überagiert. Also man hat fast das Gefühl, er kommt so aus der Stummfilmzeit, solche Grimassen zieht er. Aber Julia Roberts, muss ich sagen, ist eine coole Socke als Regisseurin. Also wie die das Ganze dann an sich zieht, wie sie sozusagen aus dem Szenario noch eine macht, das finde ich wirklich super und sie braucht dafür kaum eine Miene. Und eigentlich hätte ich lieber sie als Regisseurin dieses Films gesehen als Jodie Foster. Ich glaube, dann wäre das wirklich ein ganz guter, zynischer Film geworden. Warum lädt denn das Filmfestival von Cannes einen Film wie Money Monster, der deiner Ansicht nach nicht besonders gelungen ist, überhaupt ein? Naja, guck mal, die Stars werden ja jeden Abend hier so vorgekarrt, ne? Und diese Karren kommen von Sponsoren und diese Sponsoren wollen natürlich befriedigt werden und die brauchen eben die Stars. Dann gehen die Fotos eben rund um die Welt und Leute wie George Clooney und Julia Roberts, also die bedienen einfach diese Sponsorengelüste und Sponsoren braucht es einfach für ein Festival. Und man darf auch nicht vergessen, dass Cannes eine Erfindung der Tourismusbörse hier ist. Und zwar gehört dann einfach auch der rote Teppich eben zur großen Touristenattraktion. Deshalb liegt Cannes auch während Pfingsten. Ganz viele Touristen kommen, ganze Busladungen und die gehen natürlich dann immer an den roten Teppich und dementsprechend muss der rote Teppich eben auch bespielt werden, das weiß Cannes. Und dafür nimmt Cannes natürlich einfach auch gerne mal einen schlechteren Film in Kauf, weil die anderen, die größeren Hollywood-Filme, die gehen dann vielleicht auch lieber nach Venedig und Herbst, weil das liegt näher an der ganzen Oscar-Saison ran. Und das kostet eben auch viel Bodyguard-Stars einzufliegen. Und da muss man eben immer auch rechnen, wann lohnt es sich. Und häufig lohnt es sich eben nicht, das Ganze schon in Cannes zu machen, wenn im Oktober erst die Saison anfängt. Mhm. Aber hat Cannes als wichtigstes Filmfestival der Welt das wirklich nötig? Also ja, so viel Kompromisse zu machen? Ja klar, ich meine, ich hatte das schon erzählt, Cannes braucht eben das Sponsorengeld, Cannes braucht natürlich auch die Fans, weil die unheimlich viel Geld dann auch wieder für die Stadt reinspülen und die Stadt unterstützt auch das Festival und natürlich muss Cannes dann eben bei diesem großen Pokerspiel einfach auch mitmachen und gucken, dass sie vielleicht einen Film abzockt, den Toronto auch gerne hätte, also da geht es sicher hinter den Kulissen richtig schön zur Sache, aber trotzdem darf man nicht vergessen, in Cannes werden viele Geschäfte gemacht und natürlich werden hier auch Hollywood-Deals einfach gemacht und die ganzen Studiobosse sind auch hier und wenn du die ganzen Luxushotels siehst, die sind natürlich schon voll der ganzen Plakate und du siehst überall auch die Angry Birds rumlaufen und. Wie geht's dir so ganz persönlich inmitten von Glitzer und Glamour? Ja, natürlich gefällt mir das auch gut. Mhm. Ich meine, so Stars bringen natürlich immer das so eine aufgeladene Spannung einfach. Das gehört dazu. Und gestern, als Money Monster lief, meinte eine Kollegin zu mir, ach, endlich mal Stars sehen. Dann habe ich eine SMS bekommen, boah, Anke, ich saß neben Jodie Foster und Julia Roberts. Das war ganz toll. Und ich meine, von denen geht ja auch so eine Bigger-Than-Life-Atmosphäre, Aura aus. Und ich finde das auch ganz interessant. Es hat ja immer schon zu Hollywood gehört, dass es so Image gebildet hat und diese Images dann einfach um die Welt geschickt hat. Und das gehört einfach auch zum Wesen, zum Kino, diese Stars, dieses Bigger Than Life, diese besondere Aura. Und deshalb gehört es hier einfach auch nach Cannes hin. Anke Lewicke, live aus Cannes von den Filmfestspielen. Danke.